13. Kapitel. Herr Grundeis kriegt eine Ehrengarde. Also dieses Kapitel und das nächste klingen ein bisschen anders, weil ich hier ein anderes Mikrofon habe. Ich bin nämlich gerade in Köln und da habe ich nicht dasselbe wie in Berlin. Von daher klingt das ein wenig anders. Aber das macht ja nichts, man versteht es ja, ne? Herr Grundeis kriegt eine Ehrengarde. Die Fenster des Zimmers 61 gingen auf den Nollendorfplatz. Und als Herr Grundeis am nächsten Morgen, während er sich die Haare kämmte, hinuntersah, fiel ihm auf, dass sich zahllose Kinder herumtrieben. Mindestens 2 Dutzend Jungen spielten gegenüber vor den Anlagen Fußball. Eine andere Abteilung stand an der Kleiststraße. Am Untergrundbahnhofseingang standen Kinder. Wahrscheinlich Ferien, knurrte er verärgert und band sich den Schlips um. Inzwischen hielt der Professor im Kinohofe eine Funktionärsversammlung ab und schimpfte wie ein Rohrspatz. Da zerbricht man sich Tag und Nacht den Schädel, wie man den Mann erwischen kann, und ihr Hornochsen mobilisiert unterdessen ganz Berlin. Brauchen wir vielleicht Zuschauer? Drehen wir etwa einen Film? Wenn der Kerl uns durch die Lappen geht, seid ihr dran schuld, ihr Klatschtanten. Die anderen standen zwar geduldig im Kreise, schienen aber keineswegs an übertriebenen, heftigen Gewissensbissen zu leiden. Es zwickte nur ganz wenig und Gerold meinte, »Reg dich nicht so auf, Professor, wir kriegen den Dieb, so und so.« »Macht, dass ihr rauskommt, ihr albernen Nussknacker, und gebt Befehl, dass sich die Bande wenigstens nicht allzu auffällig benimmt, sondern das Hotel überhaupt nicht beachtet. Kapiert? Vorwärts, Marsch!« Die Jungen zogen ab und nur die Detektive blieben im Hof zurück. »Ich habe mir von dem Portier 10 Mark geborgt«, berichtete Emil. »Wenn der Mann ausreist, haben wir also Geld genug, ihn zu verfolgen.« »Schicke doch einfach die Kinder draußen nach Hause«, schlug Krummbiegel vor. »Glaubst du denn im Ernst, dass sie gehen? Und wenn der Nollendorfplatz zerspringt, die bleiben«, sagte der Professor. »Da hilft nur eins«, meinte Emil. »Wir müssen unseren Plan ändern.« »Wir können den Grundeis nicht mehr mit Spionen umzingeln, sondern wir müssen ihn richtig hetzen, dass er es merkt, von allen Seiten, mit allen Kindern.« »Das habe ich mir auch schon gedacht«, erklärte der Professor. »Wir ändern am besten unsere Taktik und treiben ihn in die Enge, bis er sich ergibt.« »Wunderbar«, schrie Gerold. »Es wird ihm lieber sein, das Geld rauszugeben, als dass stundenlang etwa 100 Kinder hinter ihm herturnen und schreien, bis die ganze Stadt zusammenläuft und die Polizei ihn hopp nimmt«, urteilte Emil. Die anderen nickten klug. Da klingelte es im Torbogen und Ponyhütchen radelte strahlend in den Hof. »Morgen, ihr Hanacken«, rief sie, sprang aus dem Sattel, begrüßte Vetter Emil, den Professor und die übrigen und holte dann einen kleinen Korb, den sie an der Lenkstange festgebunden hatte. »Ich bringe euch nämlich Kaffee mit«, krähte sie, »und ein paar Buttersemmeln. Sogar eine saubere Tasse habe ich. Ach, der Henkel ist ab. Pech muss der Mensch haben.« Die Jungen hatten zwar samt und sonders gefrühstückt, auch Emil schon, im Hotel Kreid, aber keiner wollte dem kleinen Mädchen die gute Laune verderben. Und so tranken sie aus der Tasse ohne Henkel Milchkaffee und aßen Semmeln, als hätten sie 4 Wochen nichts gekriegt. »Nein, schmeckt das großartig«, rief Krummbiegel. »Und wie knusprig die Semmeln sind«, brummte der Professor kauend. »Nicht wahr?«, fragte Pony. »Ja, ja, es ist eben doch was anderes, wenn eine Frau im Haus ist.« »Im Hofe«, berichtigte Gerold. »Wie steht's in der Schumannstraße?«, fragte Emil. »Es geht Ihnen, danke. Und einen besonderen Gruß von der Großmutter. Du sollst bald kommen, sonst kriegst du zur Strafe jeden Tag Fisch.« »Pfui Teufel«, murmelte Emil und verzog das Gesicht. »Warum pfui Teufel?«, erkundigte sich mitten zwei der Jüngere. »Fisch ist doch was Feines.« Alle sahen ihn erstaunt an, denn es war seine Gewohnheit, niemals zu reden. Er wurde auch sofort rot und verkrümelte sich hinter seinem großen Bruder. »Emil kann keinen Bissen Fisch essen. Und wenn er es wirklich versucht, muss er auf der Stelle raus«, erzählte Ponyhütchen. So plauderten sie und waren denkbar guter Laune. Die Jungen benahmen sich äußerst aufmerksam. Der Professor hielt Ponys Rat. Krummbiegel ging, die Thermosflasche und die Tasse auszuspülen. Mitten zwei Senior faltete das Brötchenpapier fein säuberlich zusammen. Emil schnallte den Korb wieder an die Lenkstange. Gerold prüfte, ob noch Luft im Radreifen wäre, und Ponyhütchen hüpfte im Hof umher, sang sich ein Lied und erzählte zwischendurch alles Mögliche. »Halt«, rief sie plötzlich und blieb auf einem Bein stehen. »Ich wollte noch was fragen. Was wollen denn die furchtbar vielen Kinder auf dem Neulendorfplatz draußen? Das sieht ja aus wie eine Ferienkolonie. Das sind Neugierige, die von unserer Verbrecherjagd gehört haben, und nun wollen sie dabei sein«, erklärte der Professor. Da kam Gustav durchs Tor gerannt, hupte laut und brüllte: »Los, er kommt!« Alle wollten davonstürzen. »Achtung, zuhören«, schrie der Professor. »Wir werden ihn also einkreisen. Hinter ihm Kinder, vor ihm Kinder, links Kinder und rechts Kinder. Ist das klar? Weitere Kommandos geben wir unterwegs. Marsch und raus!« Sie liefen, rannten und stolperten durchs Tor. Ponyhütchen blieb, etwas beleidigt, allein zurück. Dann schwang sie sich auf ihr kleines, vernickeltes Rad, murmelte wie ihre eigene Großmutter: »Die Sache gefällt mir nicht, die Sache gefällt mir nicht«, und fuhr hinter den Jungen her. Der Mann im steifen Hut trat gerade in die Hoteltür, stieg langsam die Treppe herunter und wandte sich nach rechts der Gleisstraße zu. Der Professor, Emil und Gustav jagten ihre Eilboten zwischen den verschiedenen Kindertrupps hin und her. Und 3 Minuten später war Herr Grundeis umzingelt. Er sah sich, höchst verwundert, nach allen Seiten um. Die Jungen unterhielten sich, lachten, knufften sich und hielten gleichen Schritt mit ihm. Manche starrten den Mann an, bis er verlegen wurde und wieder gerade ausguckte. St, pfiff ein Ball dicht an seinem Kopf vorbei. Er zuckte zusammen und beschleunigte seinen Gang. Doch nun liefen die Jungen ebenfalls rascher. Er wollte geschwind in eine Seitenstraße abbiegen, doch da kam auch schon ein Kindertrupp dahergestürmt. »Mensch, der hat ein Gesicht, als wollte er dauernd niesen«, rief Gustav. »Lauf ein bisschen vor mir«, riet Emil. »Mich braucht er jetzt noch nicht zu erkennen. Das erlebt er noch früh genug.« Gustav machte breite Schultern und stieg vor Emil her wie ein Boxkämpfer, der vor Kraft nicht laufen kann. Ponyhütchen fuhr neben dem Umzuge und klingelte vergnügt. Der Mann im steifen Hut wurde sichtlich nervös. Er ahnte dunkel, was ihm bevorstünde, und stiefelte mit Riesenschritten. Aber es war umsonst. Er entging seinen Feinden nicht. Plötzlich blieb er wie angenagelt stehen, drehte sich um und lief die Straße, die er gekommen war, wieder zurück. Da machten auch sämtliche Kinder kehrt, und nun ging's in umgekehrter Marschordnung weiter. Da lief ein Junge, es war Krummbiegel, dem Mann in die Quere, dass er stolperte. »Was fällt dir ein, du Lausejunge?« schrie er. »Ich werde gleich einen Polizisten rufen.« »Ach ja, bitte, tun Sie das mal«, rief Krummbiegel. »Darauf lauern wir schon lange. Na, so rufen Sie ihn doch.« Herr Grundeis dachte nicht daran zu rufen, im Gegenteil. Ihm wurde die Geschichte immer unheimlicher. Er bekam förmlich Angst und wusste nicht mehr, wohin. Schon sahen Leute aus allen Fenstern. Schon rannten die Ladenfräuleins mit ihren Kunden vor die Geschäfte und fragten, was denn los wäre. Wenn jetzt ein Polizist kam, war es aus. Da hatte der Dieb einen Einfall. Er erblickte eine Filiale der Commerz- und Privatbank. Er durchbrach die Kette der Kinder, eilte auf die Tür zu und verschwand. Der Professor sprang vor die Tür und brüllte: »Gustav und ich gehen hinterher. Emil bleibt vorläufig noch hier, bis es soweit ist. Wenn Gustav hupt, kann's losgehen.« »Dann kommt Emil mit 10 Jungen hinein. Such dir inzwischen die richtigen aus, Emil. Es wird eine kitzliche Sache.« Dann verschwanden auch Gustav und der Professor hinter der Tür. Emil summten vor Herzklopfen die Ohren. Jetzt musste sich's entscheiden. Er rief Krummbiegel, Gerold, die Brüder Mittenzwei und noch ein paar andere zu sich und ordnete an, dass die übrigen, der große Trupp, sich zerstreuten. Die Kinder gingen ein paar Schritte von dem Bankgebäude fort, aber nicht weit. Was nun geschah, konnten sie sich unter keinen Umständen entgehen lassen. Ponyhütchen bat einen Knaben, ihr Rad zu halten, und trat zu Emil. »Da bin ich«, sagte sie. »Kopf hoch, jetzt wird's ernst. Oh Gott, ich bin angespannt, wie ein Regenschirm.« »Denkst du etwa ich nicht?«, fragte Emil.